Kundgabe 5380. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.5.1952. Unabänderlicher Wille Gottes. Heilsplan von Ewigkeit. Der Wille Gottes ist unabänderlich. Und was er durch sein Wort den Menschen auf Erden verkündet hat, erfüllet sich, weil er die ewige Wahrheit ist. Und darum wird auch sein Wort niemals verändert werden können, weil die Weisheit Gottes stets die Mittel wählet, die am meisten Erfolg verheißen, auch wenn sie durch den freien Willen des Menschen ungenützt bleiben. Es muss kommen, was Gott voraussagen ließ durch Seher und Propheten, und was nur dann aufgehalten oder verschoben werden kann, wenn sich der Wille der Menschen völlig dem göttlichen Willen unterstellt, was jedoch Gott von Ewigkeit schon als nicht geschehend ersah und darum auch die ständigen Voraussagen gab und geben konnte bis zum heutigen Tage. Es ist die Zeit des Endes, denn eine Erlösungsperiode ist abgelaufen, und es bedingt dies immer einen Gewaltakt, der in seinen Einzelheiten gleichfalls vorausgesagt wurde von Menschen, die im göttlichen Auftrag die Mitmenschen darüber aufklären. Der göttliche Wille steht ewig fest, denn selten nur tritt ein Mensch mit der Bitte an ihn heran, Barmherzigkeit walten zu lassen und seinen Willen gnädig zu wandeln. Einer solchen Bitte wird auch entsprochen werden. Doch auch dann noch ist das in Wahrheit eintretende Geschehen im Heilsplan Gottes von Ewigkeit vorgesehen, weil Gott um alles weiß und auch einen solchen Gewährungsfall mit einbezogen hat in seinen Plan und somit sein Wille dennoch unveränderlich bleibt. Was die Menschen selbst anbelangt, veranlassen sie ihn zwar oft, seinen Willen zurückzuziehen und die Menschen auf kurze Zeit sich selbst zu überlassen. Das heißt, sie können Kraft ihres freien Willens in oft gänzlich gottwidriger Weise handeln, ohne daran gehindert zu werden. Es sind aber gerade solche Handlungen die Ursache, dass Gottes Wille sich zeiget, wenn auch zum größten Leidwesen der Menschen, die aber selbst dieses herbeigeführt haben. Sie haben durch ihr Handeln in gottwidrigem Sinn das getan, was von Ewigkeit her den göttlichen Willen bestimmte, sich zu äußern. Und weil er von Ewigkeit her um alles weiß, was die Menschen in den einzelnen Erlösungsperioden tun und denken, weil er weiß, ob und wann sie zu ihm finden und wann sie ihm sich entgegenstellen, kann Gott auch genau den Zeitpunkt festsetzen, wo das geschieht, was er vorhat. Doch niemals wird es den Menschen kundgetan, doch möglichst sie hingewiesen, wann seine Gerechtigkeit hervortritt und auf Erden und im geistigen Reich er seine Ordnung wiederherstellen will. Er wird die Menschen aufmerksam machen auf die Umwälzung, die sich für alles Geistige auf Erden und im Universum vollziehen wird, auf das die ewige Ordnung wiederhergestellt wird, ohne die ein geistiges Ausreifen unmöglich ist. Sein Wille ist unabänderlich, und darum könntet ihr Menschen mit Sicherheit den Tag erwarten, der euch den Beweis bringen soll, dass alles auf Erden vorgesehen ist, seit Ewigkeit, dass zwar niemand den Tag angeben kann, aber ihr alle daran glauben könnet, dass er kommen wird, plötzlich und unerwartet, weil alles kommt, wie es Gott verkündet hat, durch Seher und Propheten, weil er als überaus vollkommenes Wesen die Notwendigkeit dessen erkannt hat und dadurch ein neuer Abschnitt eingeleitet wird, zum Besten aller, die das Ziel auf Erden noch nicht erreicht haben. Denn Gott will, dass alle seine Geschöpfe selig werden. Amen.